Ich kann nicht gerade gehen. Ich kann nicht gerade gehen. Ich kann nicht gerade stehen. Alles dreht sich mir schwindlig, das hab ich nicht kommen sehen. Im Video sagst du, das war ich nicht, das war nur Chris. Doch wir beide wissen, dass nur du alleine schuldig bist. Widerst du mich an? Ich hab dir sowas von vertraut. Und jetzt stehst du hier, entschuldigst dich bei mir. Bei mir, yeah. Wenn es ein Fremder wär, wären meine Hände nicht so schwer. Ich hätte ihm ein paar gegeben und hätte gesagt, du kannst jetzt gehen. Und dieser Bau ist mir egal, das wäre nicht mein allererstes Mal. Aber du, wieso gerade du? Ich kann nicht gerade gehen, ich kann nicht gerade stehen. Alles dreht sich, mir wird schwindelig, kann nicht mal nach vorne sehen. Meine Freundin sagt, Liebling Chris, es tut mir wirklich leid. Bitte, bitte, bitte, ich will, dass du mir nochmal verzeihst. Sieh mich nicht so an, denn es ist sowas von vorbei. Kommen wir zu dir, zu dir, zu dir. Wenn es ein Fremder wär, wären meine Hände nicht so schwer. Ich hätte ihm ein paar gegeben und hätte gesagt, du kannst jetzt gehen. Und diese Frau ist mir egal, sie ist nicht meine allererste Wahl. Aber du, wieso gerade du? Ich kann nicht gerade gehen, ich kann nicht gerade stehen. Alles dreht sich, mir wird schwindlig, will noch nicht nach Hause gehen. Ich sag zum Barkeeper, ich brauche jetzt den nächsten Drink. Doch er gibt mir nichts und sagt, Mann, du bist viel zu voll und stinkst. Laber mich nicht an, ich weiß genau, wie viel ich kann. Und es gibt mir ein Bier, ein Bier, ein Bier, yeah. Du bist ein Fremder. Ja, yeah. Jetzt sind meine Hände nicht so schwer. Jetzt geht es los. Oh. Intrigen, Lügen, die besten Freunde betrügen mich. Ich fühle mich allein und verlassen. Ich müsste lügen, wenn ich sag, ich könnte euch jemals wieder vertrauen.